Zu Ehren der Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fanden am 24. Mai in den Direktionen der Stadtpräfektur Osaka und von Hokkaido des Generalverbandes der Japan-Koreaner, kurz Chongnyon, Festveranstaltungen jeweils statt. Auf den Veranstaltungen betonten die Referenten, die Wahl des verehrten Marschalls Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas sei das große Glück und die größte Ehre der Funktionäre von Chongnyon und Japan-Koreaner. Unter seiner Führung werde man die neue Blütezeit der Bewegung der Japan-Koreaner auf jeden Fall einleiten. Zuvor am 21. und 22. Mai gab es in den Direktionen der Präfekturen Hyogo, Fukuoka und Aichi von Chongnyon Festveranstaltungen. Auf den Veranstaltungen wurden Briefe an den Genossen Kim Jong-un verlesen.